Weißt du, wenn wir so an den klassischen Musikunterricht denken, haben wir doch alle sofort dieses sehr spezifische, fast schon einschüchternde Bild im Kopf, oder? Oh ja, absolut. Dieses Strenge. Genau, es gibt da dieses Gefühl von absoluter Strenge. Man sitzt kerzengerade auf dem Hocker. So ein analoges Metronom tickt unerbittlich hin und her. Und man starrt auf so ein Blatt Papier voller abstrakter schwarzer Punkte. Und Linien? Ja. Und diese Linien soll man dann irgendwie völlig fehlerfrei und unter strenger Beobachtung in präzise Fingerbewegungen übersetzen. Also für mich fühlt sich das oft weniger nach kreativer Kunst an, sondern eher, naja, wie das gestresste Entziffern von so einem antiken Code. Es ist halt eine extrem formalisierte Herangehensweise. Das ist stark auf Fehlervermeidung ausgelegt, weißt du? Ja, total. Man operiert da in so einem binären System aus richtig und falsch. Und zwar lange bevor man überhaupt mal den mentalen Raum bekommt, einfach nur einen richtig schönen eigenen Ton zu erzeugen. Das Gehirn ist in dem Moment einfach völlig mit dieser Regeltreue ausgelastet. Wahnsinn, ja? Und genau da setzen wir heute an. Willkommen bei unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du dabei bist. Wir nehmen uns heute nämlich ein Dokument vor, das auf den ersten Blick ja, fast unscheinbar wirkt. Sehr unscheinbar sogar. Richtig. Es ist ein kompakter, visueller Leitfaden, der heißt einfach Leitfaden. Keyboard lernen macht Spaß. Und er umfasst im Grunde vier Hauptbereiche, angefangen beim puren musikalischen Gefühl bis hin zur Nutzung von Tablets und Computern. Wobei unsere Mission heute ja nicht ist, einfach nur eine Broschüre durchzublättern. Genau, nein, auf keinen Fall. Wir wollen herausfinden, wie dieser scheinbar simple Leitfaden so eine erstaunlich tiefe Blaupause für moderne Lernmethodik liefert. Also wie sich das Erlernen von komplexen Fähigkeiten durch psychologisches Umdenken und das ist wichtig, Technologie eigentlich radikal verändert hat. Was an dieser Quelle nämlich direkt auffällt, ist diese bewusste Abkehr von der klassischen Chronologie des Lernens. Wir sehen hier eben kein stures Pauken von Notenwerten als erste Einstiegshürde. Der Leitfaden skizziert da eine Methodik, bei der intrinsische Motivation, Neugier und messbarer Erfolg sofort aneinander gekoppelt werden. Also Spaß von Sekunde eins an. Exakt. Es ist ein System, das darauf ausgelegt ist, diese kognitive Überlastung am Anfang komplett zu minimieren. Stattdessen wird Ausprobieren durch sofortiges sensorisches Feedback belohnt. Lass uns das mal aufdröseln. Der erste große Schritt im Leitfaden lautet ja schlicht und ergreifend Spielen mit Gefühl und Spaß. Laut der Quelle liegt der Fokus hier auf Grundlagen wie wir spielen laut und leise, also im Prinzip die musikalische Dynamik, und dem Satz, wir begleiten einfache Songs mit ganz simplen Rhythmen. Ja. Das hat mich beim Lesen echt überrascht. Das ist doch, als würde man einem Kind zuerst beibringen, mit bunten Farben ganz wild und voller Freude auf so einer Leinwand rumzuplanschen, einfach um die Textur der Farbe zu spüren, bevor man ihm die strengen geometrischen Regeln der Fluchtpunktperspektive erklärt. Das Faszinierende hierbei ist, dass diese Analogie mit der Leinwand den psychologischen Kern absolut perfekt trifft. Echt? Ja, wenn wir uns nämlich ansehen, wie das menschliche Gehirn überhaupt neue motorische Fähigkeiten lernt, stoßen wir superschnell auf das Problem des Arbeitsgedächtnisses. Unser Arbeitsgedächtnis kann halt nur eine sehr begrenzte Anzahl an neuen Informationen gleichzeitig verarbeiten. Okay, also Multitasking funktioniert da einfach nicht. Genau. Wenn ein Anfänger gleichzeitig Noten lesen, die richtige Handhaltung einnehmen, den Takt zählen und am besten noch Fehler vermeiden soll, dann ist das Gehirn schlichtweg überlastet. Klar. Das führt zu Stress und der Körper schüttet Cortisol aus, was den Lernprozess paradoxerweise komplett blockiert. Indem der Leitfaden den Einstieg jetzt auf simple Kontraste reduziert, also drücke ich einfach nur fest oder sanft in die Tasten, umgeht er diese kognitive Überlastung. Ah, es entsteht also sofort eine taktile, direkte Ursache-Wirkungsbeziehung ohne den Stress. Aber da muss ich kurz einhaken. Gerne. Wenn ich einfach nur ausprobiere, wie sich so ein lauter oder leiser Ton anfühlt, da lerne ich doch das Instrument noch nicht wirklich, oder? Muss ich nicht trotzdem irgendwann wissen, wo das mittlere C auf der Tastatur liegt und wie ich einen sauberen Dreiklang greife? Naja, schon, aber. Bald zäumen wir das Pferdchen nicht komplett von hinten auf, wenn wir die ganze Theorie erstmal komplett wegschieben? Da musst du aufpassen. Es geht hier nicht darum, die Theorie komplett abzuschaffen. Es geht darum, den emotionalen Haken zu setzen, bevor die Theorie überhaupt notwendig wird. Ah, okay. Die moderne Lernpsychologie belegt das ja. Frustration ist der absolute Hauptgrund dafür, dass Leute Lernprozesse abbrechen. Wenn du durch sture Theorie beginnst, hast du halt eine Woche oder monatelange Durststrecke. Bis man das erste Mal denkt, hey, ich mache wirklich Musik. Exakt. Und dieser Leitfaden dreht das um. Wenn in der Quelle steht, du lernst Töne stark und sanft zu spielen, dann geht es darum, dem Anfänger von der allerersten Sekunde an zu beweisen, guck mal, du bist fähig, dich auszudrücken. Wenn das Gehirn erst einmal Dopamin ausschüttet, weil es ein erfolgreiches Klangerlebnis gab, dann entsteht so ein intrinsischer Antrieb. Das heißt, der Schüler fragt dann von ganz allein nach den theoretischen Grundlagen? Ja, genau, weil er sein Vokabular erweitern möchte. Die Theorie wird dann plötzlich als Werkzeug zur Problemlösung wahrgenommen und eben nicht mehr als so ein strafendes, starres Regelwerk. Okay, verstehe. Wenn man also die emotionale Bindung zuerst aufbaut, dann wird die Theorie später nicht als Last, sondern eher als nützliches Upgrade empfunden. Richtig. Aber das bringt mich zu einer wichtigen Frage. Wenn wir anfangs so stark auf Intuition und Ausprobieren setzen, wie korrigieren wir dann eigentlich unsere Fehler? Ah, guter Punkt. Wir haben ja vorhin diesen klassischen Lehrer mit dem fiesen Metronom erwähnt. Wenn der jetzt wegfällt und ich nur noch nach Gefühl spiele, wer sagt mir dann, ob ich überhaupt im Takt bin? Da kommt jetzt der nächste Schritt ins Spiel. Ja, und hier wird es jetzt wirklich spannend, finde ich. Der Leitfaden bringt hier die nächste Ebene rein. Technik leicht gemacht und Tablet und Keyboard zusammen nutzen. Mhm. Der Fokus liegt da auf Apps, mit denen man das Gehör und den Rhythmus trainiert. Aber der Satz, der visuell in der Quelle am meisten heraussticht, der lautet: einfach aufnehmen und anhören. Ja, das ist zentral. Du spielst dich selbst auf dem Tablet auf und wirst angeblich dadurch immer besser. Für mich wirkt das irgendwie wie ein akustischer Spiegel. Also so ein bisschen so, als würde man sich zum ersten Mal selbst auf einem Video sprechen hören oder eine WhatsApp-Sprachnachricht von sich abhören. Oh ja, das kennt jeder. Anfangs zuckt man total zusammen, weil die eigene Stimme so fremd und komisch klingt. Aber es ist unglaublich aufschlussreich. Wenn wir das in den größeren Zusammenhang einordnen, dann ist dieser akustische Spiegel exakt der Mechanismus, der hier greift. Okay. Wenn wir spielen, hören wir uns ja selbst durch so einen Filter unsere eigenen Intentionen. Wir glauben, wir spielen im Rhythmus, weil unser Gehirn den geplanten Takt mit dem, was wir tatsächlich hören, einfach vermischt. Ah, wir schummeln quasi unbewusst. Genau. Erst diese objektive Aufzeichnung trennt dann Intention von der harten Realität. Aber psychologisch betrachtet passiert hier noch etwas viel, viel Wichtigeres. Nämlich? Wir umgehen die Abwehrmechanismen unseres Egos. Oh! Stell dir vor, ein Lehrer unterbricht dich dauernd und sagt, das war zu schnell, du bist schon wieder aus dem Takt. Das Gehirn empfindet das super oft als sozialen Tadel. Klar, man fühlt sich angegriffen. Richtig. Die Amygdala, also das emotionale Zentrum in unserem Gehirn, reagiert dann mit einer leichten Stressantwort. Man geht sofort in eine Verteidigungshaltung oder, noch schlimmer, man schämt sich. Das bedeutet also, eine App oder so eine reine Audioaufnahme, die hat keine Mimik, die hat keinen genervten Unterton und die verdreht nicht die Augen, wenn ich den gleichen dämlichen Fehler zum dritten Mal mache. Exakt. Das Tablet fungiert hier als völlig wertfreier, objektiver Beobachter. Mhm. Wenn der Leitfaden also verspricht, du spielst dich selbst auf dem Tablet auf und wirst immer besser, dann basiert das auf einer Verlagerung der Kontrolle. Der Schüler wird also zu seinem eigenen Lehrer. Zu seinem eigenen Korrektor, ja. Er hört die Aufnahme, stellt ganz objektiv fest, okay, das holpert noch und justiert dann beim nächsten Versuch selbst nach. Dieser sogenannte Locus of Control, also die wahrgenommene Kontrolle über den eigenen Lernprozess, die liegt dann komplett beim Schüler. Das ist cool. Das fördert die Selbstständigkeit extrem und trainiert das musikalische Gehör weitaus effektiver, als wenn jemand von außen permanent Anweisungen reinruft. Da stellt sich mir aber sofort so ein bisschen die Frage nach dieser ganzen Bildschirmabhängigkeit. Inwiefern? Naja, wenn wir ständig eine App brauchen, die uns Rhythmusübungen vorgibt oder unsere Aufnahmen abspielt, verlernen wir dann nicht irgendwann auf unser ganz eigenes, ungestütztes Gefühl zu vertrauen? Wir lagern das Zuhören ja quasi komplett an dieses Tablet aus. Das ist natürlich eine reale Gefahr, ja, aber eben nur, wenn Technologie nur als rein passives Konsummedium genutzt wird. Okay. Aber die Quelle betont hier ganz explizit die aktive Nutzung. Da steht, Tablet und Keyboard zusammen nutzen. Die Technologie dient da nicht als Ersatz für das eigene Gehör, sondern wirklich nur als Kalibrierungswerkzeug. Wie so eine Art Stützrad. Besser noch. Denk an einen Piloten. Der nutzt seine Instrumente ja auch, um sein eigenes Gefühl für die Fluglage zu überprüfen. Genauso nutzt der Schüler die App, um sein Gehör zu schärfen. Und sobald das interne Gehör kalibriert ist, wird das Tablet für diese spezifische Aufgabe eigentlich überflüssig. Ah, die Technologie bevormundet uns also nicht, sie befähigt uns eher zur Unabhängigkeit. Genau so ist es. Verstehe. Wir nutzen das Tablet also als ein temporäres Gerüst, das wir dann wieder abbauen können, sobald das musikalische Fundament sicher steht. Mhm. Okay, fassen wir mal zusammen. Wir haben jetzt also dieses intuitive Gefühl am Anfang etabliert. Dann haben wir die wertfreie objektive Korrekturschleife durch das Tablet. Richtig. Und wenn diese Basis dann steht, wagt sich die Quelle interessanterweise an die eigentliche Architektur der Musik heran. Der nächste Abschnitt im Leitfaden nennt sich nämlich Musik verstehen und erfinden. Ja, ein großer Schritt. Total. Hier wird visuell dargestellt, wie so Songs überhaupt aufgebaut sind, und zwar ganz konkret an der Struktur A, B, A, C. Also Strophe, Refrain, Strophe, Bridge. Und gleichzeitig spricht der Text davon, Geräte zu erfinden, indem man das Keyboard mit dem Tablet und dem Computer quasi kreativ vernetzt. Mhm. Für mich fühlt sich diese ABAC-Sache an, als würde man einem Kind eine Kiste Lego vor die Füße kippen. Man steht am Anfang vor so einem riesigen, fertigen Schloss und denkt sich, puh, sowas Komplexes kriege ich im Leben nie hin. Ja. Aber wenn man dieses Schloss dann in seine Einzelteile zerlegt, merkt man plötzlich, dass es eigentlich nur aus einer Handvoll immer gleicher Grundbausteine besteht, die einfach nur clever angeordnet sind. In der Kognitionspsychologie nennt man dieses Phänomen Chunking. Okay. Unser Gehirn liebt Muster. Ein kompletter, sagen wir mal, dreiminütiger Song ist ja erstmal eine absolut überwältigende Masse an akustischer Information für einen Anfänger. Ja, total. Wenn man einem Lernenden aber zeigt, dass dieser Song nicht aus 1000 einzigartigen Sekunden besteht, sondern im Grunde nur aus 4 großen Blöcken, die sich dauernd wiederholen, dann reduziert man diese Komplexität drastisch. Das nimmt total den Druck raus. Absolut. Das ABAC-Modell entzaubert die Musik quasi. Man durchschaut auf einmal diese simple Blaupause, nach der fast jeder Popsong im Radio funktioniert. Das Gehirn muss nicht mehr die ganze riesige Struktur auf einmal begreifen, sondern eben nur noch diese einzelnen Chunks, also die Blöcke. Aber Moment, wir sprechen hier von Leuten, die vielleicht gerade erst so halbwegs verstanden haben, wie man diese Aufnahme-App bedient und einfache Rhythmen spielt, oder? Ja. Und die Quelle benutzt hier trotzdem explizit Worte wie erfinden und Musik verstehen. Das wirft bei mir schon die Frage auf, ist das nicht eine völlige Überforderung, einem blutigen Anfänger direkt zu suggerieren, er könne jetzt sofort zum Komponisten werden? Das wirft in der Tat eine wichtige Frage auf. Erschafft das nicht direkt wieder totalen neuen Druck, nun auch noch furchtbar kreativ sein zu müssen? Das wäre der Fall, wenn man Komponieren jetzt direkt mit dem Schreiben einer riesigen klassischen Symphonie gleichsetzt. Okay, fair. Aber die Quelle zielt hier auf etwas ganz anderes ab. Sie will den Schüler so früh wie möglich vom reinen Konsumenten fremder Noten zum wirklich aktiven Gestalter machen. Mhm. Wenn du einmal verstanden hast, dass ein Song eigentlich nur aus Legosteinen besteht, ist die Hemmschwelle, einfach mal 2 eigene Steine probeweise aneinander zu stecken, extrem niedrig. Und da kommt dann auch die Technik wieder ins Spiel. Genau. Hier greift diese Verzahnung mit der Technologie, die im Leitfaden erwähnt wird. Durch das gleichzeitige Nutzen von Keyboard, Tablet und Computer entsteht quasi so eine Art barrierefreies Produktionsstudio im Kinderzimmer. Krass. Ein Anfänger muss nicht mehr das ganze Schloss auf einmal fehlerfrei durchspielen können. Er kann einfach einen kurzen, 4-taktigen Beat aufnehmen. Das ist dann sein A-Teil. Mhm. Den lässt er dann loopen, probiert ein paar Töne drüber aus und wenn es ihm gefällt, nimmt er das auch wieder auf. Die Technologie nimmt ihm also die physische Last ab, alles live und am Stück perfekt spielen zu müssen. Exakt. Und dadurch verschiebt sich der Fokus sofort auf das kreative Arrangement. Der Schüler lernt, musikalische Entscheidungen zu treffen, anstatt einfach nur wie ein Roboter Anweisungen auszuführen. Wow, das ist echt ein faszinierender Perspektivwechsel. Du bist dann halt nicht mehr nur dieser kleine, ausführende Handwerker, der da streng nach Plan arbeitet, sondern du wirst quasi direkt am Anfang zum Bauleiter deines eigenen kleinen Projekts. Du hörst nicht nur Musik, du beginnst wirklich in musikalischen Strukturen zu denken. Und genau das führt dann zu einem viel, viel tieferen und nachhaltigeren Verständnis der Materie. Wer mal selbst versucht hat, irgendwie einen B-Teil harmonisch an einen A-Teil ranzuhängen, der versteht intuitiv, warum diese Übergänge so wichtig sind. Und zwar lange bevor er das theoretische Konzept davon in irgendeinem Lehrbuch liest. Ganz genau. Womit wir dann eigentlich schon beim großen Ganzen angekommen sind. Der Leitfaden führt diese ganzen einzelnen Ansätze im finalen Abschnitt zusammen, und zwar unter der Überschrift »Gemeinsam lernen«. Mhm. Hier findet sich quasi die Kernphilosophie. Die Quelle stellt da zwei sehr prägnante Behauptungen auf. Erstens, Technik und Spielen gehören zusammen, wir lernen beides gleichzeitig. Und zweitens, du darfst ausprobieren, kreativ sein und Musik macht dir Spaß. Ja. Also, was bedeutet das alles für uns? Wenn ich das so lese, sehe ich, dass dieses moderne Instrumentenlernen wirklich rein gar nichts mehr mit dem einsamen, stundenlangen Üben im stillen Kämmerlein zu tun hat. Es wirkt vielmehr wie so ein riesiger vernetzter Sandkasten, in dem das permanente Ausprobieren nicht nur toleriert wird, sondern quasi zur eigentlichen Methode erhoben wird. Diese Metapher des Sandkastens ist übrigens aus evolutionärer Sicht hochinteressant. Wieso das? Naja, wie lernen Säugetiere denn normalerweise komplexe Fähigkeiten? Durch Spiel. Das Spiel ist der absolut natürliche Modus, in dem Gehirne völlig risikofrei hypothetische Szenarien durchtesten. Stimmt eigentlich. Der klassische Unterricht hat diesen spielerischen Aspekt ja zugunsten einer so starren Effizienz oft komplett eliminiert. Der Leitfaden holt ihn jetzt einfach wieder zurück. Aha. Die Aussage, Technik und Spielen gehören zusammen, wischt diese künstliche Trennung direkt vom Tisch. Es gibt da nicht mehr diese Phase 1, in der man monoton Tonleitern hoch und runter übt und dann irgendwann die Phase 2, in der man zur Belohnung endlich mal was Schönes spielen darf. Sondern? Das Erlernen der Technik passiert einfach während des kreativen Ausprobierens. Dennoch gibt es da doch dieses alte Argument, das man oft hört. Wenn dieser Sandkasten zu viele blinkende Spielzeuge hat, also diese ganzen Apps, Tablets und Aufnahmesoftware, verliert man dann nicht völlig den Bezug zu diesem rohen, analogen Handwerk? Die Sorge gibt es immer. Weil ich meine, am Ende des Tages muss man die Tasten ja physisch immer noch präzise drücken. Wenn die App mir immer hilft, den Takt glatt zu bügeln oder Fehler zu überdecken, bilde ich dann überhaupt noch diese pure, echte handwerkliche Meisterschaft aus? Diese Sorge vor dem Verlust des analogen Handwerks durch digitale Hilfsmittel, die gibt es wirklich bei jedem technologischen Sprung. Aber wir müssen uns mal ehrlich ansehen, was in der Realität passiert. Okay, was passiert denn? Die Abbruchquoten beim rein handwerklichen, traditionellen Instrumentenlernen sind einfach immens hoch. Ja, das stimmt. Viele hören nach ein paar Monaten wieder auf. Genau. Sehr viele Schüler geben nach einem Jahr frustriert auf, weil dieser Weg bis zur Meisterschaft, von der du sprichst, einfach viel zu trocken und zu langwierig ist. Mhm. Und was nützt der allerbeste, edelste handwerkliche Ansatz, wenn der Schüler das Instrument nach 6 Monaten entnervt für immer in die Ecke stellt? Gar nichts. Eben. Die Philosophie dieses Leitfadens nutzt das Erlaubnisprinzip, also du darfst ausprobieren, kreativ sein, um die Verweildauer am Instrument einfach massiv zu erhöhen. Ah. Wenn jemand stundenlang mit seinem Tablet und seinem Keyboard herumexperimentiert, Loops baut und sich die ganze Zeit selbst aufnimmt, dann verbringt der physisch einfach verdammt viel Zeit am Instrument. Und übt quasi, ohne es zu merken. Richtig. Die Fingerkraft, die Motorik und das Muskelgedächtnis, das trainiert sich durch diese ständige, freudvolle Wiederholung quasi als Nebenprodukt. Die Metrik für den Erfolg ist hier eben nicht die fehlerfreie Tonleiter, sondern das Level an Engagement. Wer aus eigenem Antrieb am Ball bleibt, weil es ihm wirklich Freude macht, der erlangt ganz automatisch auch die handwerklichen Fähigkeiten. Exakt. Aber eben getrieben durch intrinsische Motivation und nicht durch irgendeinen extrinsischen Druck von außen. Das fügt die Puzzleteile wirklich wahnsinnig gut zusammen. Wenn wir also am Ende unserer Analyse jetzt mal einen Schritt zurücktreten und betrachten, was uns dieser kompakte, eigentlich nur 4-seitige Keyboard-Leitfaden heute offenbart hat, dann ist das weit mehr als nur eine simple Anleitung für ein Instrument. Ja, definitiv. Es ist die Skizze von einem völlig modernen Lernökosystem. Wir haben gesehen, dass nachhaltiges Lernen eben nicht bei der trockenen Theorie beginnt, sondern bei der direkten körperlichen und emotionalen Erfahrung, diesem simplen Laut- und Leise-Spielen. Mhm. Wir haben gelernt, dass wir durch den Einsatz von Technologie, wie eben diese objektiven Tablet-Aufnahme, den strengen externen Kritiker durch eine absolut wertfreie Selbstreflexion ersetzen können. Und dadurch entziehen wir dieser Fehlerkultur komplett den Stress. Das ist ein enormer Gewinn. Absolut. Und wir haben gesehen, wie dieses Herunterbrechen von komplexer Materie in simple Blöcke, also dieses ABAC-Muster, die kognitive Last senkt und uns extrem früh vom passiven Konsumenten zum aktiven Schöpfer macht. Ja, und letztlich verschmelzen Handwerk und Technologie da in einem völlig angstfreien Sandkasten, einem Ort, in dem der Spaß an der Sache der tatsächliche Motor für die Disziplin wird. Genau, es ist der Beweis, dass Struktur und Verspieltheit sich eben nicht ausschließen. Wenn wir dem Gehirn erlauben, auf seine natürlichste Art zu lernen, nämlich durch Ausprobieren, direktes Feedback und Mustererkennung, dann wird Technologie nicht zu einer Krücke, sondern echt zu einem mächtigen Katalysator für unsere menschliche Kreativität. Der Leitfaden zeigt uns sehr schön, wie man Barrieren abbaut, anstatt direkt neue aufzustellen. Besser hätte man das nicht zusammenfassen können. Und genau das bringt mich zu einem letzten, vielleicht provokanten Gedanken, den du dir, uns gerade zuhört, heute vielleicht einfach mal in deinen Alltag mitnehmen kannst. Wir haben jetzt im Detail analysiert, wie revolutionär, intuitiv und feedbackgesteuert das Erlernen einer musikalischen Fähigkeit sein kann, wenn man Emotionen, digitale Selbstkorrektur und kreatives Dekonstruieren clever kombiniert. Mhm. Aber jetzt lass uns diesen Gedanken mal kurz aus dem Musikzimmer herausholen. Könnte exakt dieser Ansatz aus dem Keyboard-Leitfaden nicht eigentlich auch die Art und Weise, wie wir als Erwachsene völlig andere Dinge lernen, komplett auf den Kopf stellen? Spannende Frage. Stell dir mal vor, du müsstest eine neue, extrem komplexe Software für deinen Job lernen. Oder eine schwierige Fremdsprache. Oder vielleicht sogar eine knochentrockene Programmiersprache. Da fangen viele ja direkt mit Auswendiglernen an. Genau. Was wäre, wenn wir aufhören würden, zuerst stur Vokabeln oder Befehlszeilen auswendig zu lernen? Was wäre stattdessen, wenn wir zuerst versuchen würden, ein emotionales Gespür für die Sache zu bekommen und selbst völlig ohne externe Verurteilung beim Scheitern zu beobachten, die ganze Struktur in simple A, B, A, C-Bausteile zu zerlegen und dann einfach mutig in unserem eigenen kleinen Sandkasten unsere eigenen Lösungen zu erfinden? Das würde wahrscheinlich vieles drastisch verändern. Ich glaube auch. Vielleicht ist dieser unscheinbare kleine Musikleitfaden in Wahrheit eine ziemlich geniale Anleitung für lebenslanges, müheloses Lernen in allen Bereichen. Etwas, worüber es sich echt lohnt, heute noch ein bisschen nachzudenken. Danke, dass du uns bei diesem Deep Dive begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.